Kriege und Konflikte gibt es überall und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich habe mich dazu entschieden, regelmäßig einen Podcast mit dem Überthema Kriege und Konflikte zu machen. Heute werde ich euch das Thema Krieg näherbringen und euch mal einige Kriege vorstellen, die momentan am Laufen sind oder noch andauern. Was sind Kriege eigentlich? Ab wann gilt ein Kampf als Krieg? Und wie werden die Kämpfe bezeichnet, die nicht als Krieg gelten? Ein Krieg ist ein unter Einsatz erheblicher Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt, an dem mehrere planmäßig vorgehende Kollektive beteiligt sind. Ziel der beteiligten Parteien ist es, den Konflikt durch kämpferisches Erreichen einer Überlegenheit zu lösen. Ein Krieg gilt nur als Krieg, wenn auf beiden Seiten ein Mindestmaß an zentral gelenkter Organisation nachzuweisen ist. Selbst wenn dies nicht mehr bedeutet als organisierte bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle. Bei jedem Krieg sterben viele Leute und oft gibt es auch mehr Zivilopfer als etwas anderes. Die Zivilbevölkerung wird ohne dass sie es will in den Krieg mit eingezogen. Dies sind die normalen Richtlinien für einen Krieg. Der bewaffnete Konflikt ist jedoch eine gewaltsame Auseinandersetzung, bei der nicht alle Merkmale eines Krieges in vollem Umfang erfüllt sind. Entweder handelt es sich dabei um sporadisch, eher zufällig und nicht strategisch begründete bewaffnete Zusammenstöße, um Fälle, in denen kein staatlicher Akteur mit regulären Truppen beteiligt ist, oder um Konflikte, in denen eine der Parteien keine zentral gelenkte Organisation aufweisen kann. Kriege und Konflikte werden als beendet angesehen, wenn sie durch einen Friedensvertrag offiziell beigelegt wurden oder die Kampfhandlungen dauerhaft, also für den Zeitraum von mindestens einem Jahr, eingestellt werden. Die jährlichen Todesfälle an Kriegen steigen und sinken. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges starben die meisten Leute der letzten 70 Jahre. Momentan steigen die Todesfälle aber wieder. 2011 wurde der letzte größere Krieg beendet. Dies war der Irakkrieg von 2003 bis 2011. Es starben schätzungsweise zwischen 933.000 bis zu 942.000 Zivilopfer. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges sind weltweit mindestens 25 Millionen Menschen allein durch Kriege gestorben. Im 20. Jahrhundert starben ca. 100 bis 185 Millionen Menschen durch Kriege, die meisten in den zwei Weltkriegen. So viele Kriege, bloß wo? Viele Kriege, von denen wir kaum etwas hören, finden in Afrika statt. Dies liegt daran, dass die Grenzen der Länder oftmals einfach gerade Striche sind. Sie wurden mit dem Lineal gezogen. Vom November 1884 bis Februar 1885 fand in Berlin die Kongo-Konferenz statt, an der der Kontinent unter den Kolonialmächten aufgeteilt wurde. Diese Grenzen sind aber nicht immer an Kriegen schuld. In einigen afrikanischen Ländern ist die Regierung sehr schwach und kann die großen Unterschiede zwischen dem armen und reichen Teil der Bevölkerung nicht ausgleichen, weshalb es dann zu einem Krieg zwischen der Regierung und dem ärmeren Teil der Bevölkerung kommen kann. Häufig ist der Grund für einen Krieg in Afrika auch ein bestimmter Rohstoff, wie zum Beispiel Öl oder Gold oder auch der Zugang zu lebensnotwendigen Dingen, wie zum Beispiel Wasser. Nochmal zum Problem mit den Grenzen zurück. So wurden viele Stämme getrennt und Bevölkerungsgruppen, die völlig gegenteilige Ansichten und Sprachen sowie Bräuche oder Geschichten haben, mussten zusammen ein Land bilden. Dies führte natürlich bis heute zu vielen innerstaatlichen Konflikten, die man in einen Krieg enden. Bürgerkrieg. 1913, ein Jahr vor den Schüssen von Sarajevo, führten 6 Balkanstaaten einen Krieg gegeneinander, der fast ein globaler geworden wäre. Am Ende standen Völkermord und Massenvertreibung. Der Zweite Balkankrieg war also sowas wie die Vorwarnung des Ersten Weltkrieges. Der Startschuss des Ersten Weltkrieges war aber erst der 28. Juni 1914, als der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Gottek Herzogin von Hohenberg, bei ihrem Besuch in Sarajevo von Gavrilo Princip ermordet worden. Dies führte zur Julikrise und danach zum Ersten Weltkrieg. In Sarajevo fanden bereits zuvor einige Attentate statt oder wurden geplant, aber nicht durchgeführt. Nun zum Zweiten Weltkrieg. Im Geschichtsunterricht lernt man, dass der Zweite Weltkrieg am 1. September 1939 um 4.45 Uhr startete. Dies geschah durch den ersten Schuss der Deutschen auf den polnischen Militärstützpunkt Westerplatte bei Danzig. Jedoch stimmt das nicht ganz. Bereits ab 4.40 Uhr, 5 Minuten früher also, hatten deutsche Bomber das polnische Städtchen Wielun angegriffen. Das kleine Städtchen wurde zu 75% zerstört. Etwa 12.000 der gut 16.000 Einwohner starben. Dies war der eigentliche Startschuss des Zweiten Weltkrieges. Deutschland verlor den Zweiten Weltkrieg bzw. musste sich ergeben und war somit geschlagen. Deutschland büßte Strafen ein, von denen manche bis in unsere Zeit noch nicht beglichen werden konnten. Seit 1945 starben über 40 Millionen Opfer an Kriegen. Dabei haben wir seit dem 24. Oktober 1945 die sogenannten Vereinten Nationen, deren wichtigste Aufgaben die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der Schutz der Menschenrechte ist. Jedoch handelt es sich bei den Vereinten Nationen nur um ein Zweckbündnis, um als Allianz gegen das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg und seinen Verbündeten zu agieren. Heißt so viel wie, jetzt braucht man die Vereinten Nationen nicht mehr. Wie wird es in unserer Zukunft aussehen? Es gibt viele Terroranschläge, aber die meisten sind nicht unmittelbar in der Nähe von uns. Viele Terroranschläge finden an größeren Events statt oder wenn Politiker, reiche Leute oder Parteifeinde anwesend sind. Oft werden auch an öffentlichen Plätzen Terroranschläge gestartet. Aber die meisten haben keine Angst vor einem Krieg. Aber durch Terroranschläge kann durchaus ein Krieg oder gar ein dritter Weltkrieg starten. Kommt ganz darauf an, auf wen ein Terroranschlag gestartet wird oder von wem. Auch kann jederzeit ein neuer Krieg oder ein dritter Weltkrieg ausbrechen. Jedoch hoffen wir natürlich, dass das noch einige Zeit andauert und im besten Fall erst die nächste Generation oder gar die übernächste betrifft. Aber eins ist für mich und die meisten Leute klar. Es wird einen dritten Weltkrieg geben. Wann ist noch unklar, aber kommt immer näher. Dies waren die meiner Meinung nach wichtigsten Informationen zum Thema Krieg und Konflikte. In meinem nächsten Podcast werde ich einen bestimmten Krieg genauer anschauen und bearbeiten. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr mir diese gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr mir die auch gerne in die Kommentare schreiben und ich werde darauf zurückgreifen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.